Ja, also mit diesem Benehmen in feine Kreise, wenn man da mal hinterguckt, Junge, das ist vielleicht ein Ding. Gucken Sie mal, wir haben doch jetzt so einen Tanzkurs, ne? Das geht vom Personalrat aus, für fortgeschrittene Ehepaare, alles. Und richtig so ein Tanzlehrer, ne? Der kommt zweimal die Woche, kommt da oben vom Münsterland oder Sauerland, wo er da weg ist, nicht? Kommt da so mit seinem Moped angejuckelt und bringt da dann diese ganze feine Anstandsregeln mit. Aber also ehrlich, der Mann ist eine Kanone, ne? Da kommen die vom weit her nur, wie gesagt, nicht? Weil er für dies feine Benehmen so berühmt ist, nicht? Und das ist so ganz klein, unscheinbar Männchen, nicht? Aber den müssen Sie mal hören, wenn er dann loslegt mit seiner Gesellschaftssitten, ne? Sagt er, passt mir ja auf, ihr alten Heinis, nicht? Glaubt ja nicht, ihr kämmt jetzt schon am Tanzen, nicht? Sagt er, hier, jetzt wird mal erst, nicht wahr, dieser ganze Anstand da eingetrichtert, ne? Und der will das erreichen, dass also hinterher, ne, jeder sich so aufführen kann, also dass kein Mensch merkt, was los ist, ne? Und jetzt klappert er so diese ganze Ereignisse ab, meinst wegen einer Hochzeit, ne? Sagt er, wäre ja eine andere Sache wie eine Beerdigung, ne? Und wenn man dann in diese vornehme Gesellschaft da schon mal Witz erzählt, nicht, dann müsste der auch dem Ereignis schön angepasst sein. Aber also das Schlimmste meiner wären diese Tischsitten. Also was man sich da blamieren könnte, das wäre direkt ein Ding. Zum Beispiel, stellen Sie sich jetzt mal vor, nur mal angenommen, ne, Sie wären ein feiner Mensch, nicht? Und aus diesen besseren Kreisen alles und dass Sie da zum Mittagessen eingeladen werden. Ja, jetzt denken die meisten, also das genügt, wenn man da hinmarschiert, ne? Und eben mal kurze Wampe voll schlägt. Ja, Junge, denkst du, nicht? Das, was einen da für Gefahren umlauern, also, ach, ich habe mir ja überhaupt nicht träumen lassen, dass man bald gar keinen Appetit mehr hat, um überhaupt da hinzugehen, nicht? Zum Beispiel, das geht doch mit den Gefahren schon, wenn man ankommt, nicht? Die erste ist das Dienstmädchen. Ja, jetzt sagt der Tanzlehrer, also da dürfte man nicht, meinst du, wenn gleich so unterm Kinn kitzeln, nicht? Oder dass er mal erst so richtig ein im Ding ist da, dass man reinkneift, ne? Sagt er, das wäre doch wohl nicht fein genug, sondern müsste man sich gut benehmen, weil könnte ja auch sein, dass der Hausherr in der Ecke steht, nicht? Und dass der das gar nicht gern sieht, weil er selber damit die Kleine irgendwie, nicht wahr, da was vorhat. Und also müsste man Mensch bleiben und dass man den da nicht im Handwerk fuscht. Und also das Dienstmädchen wäre eben nur für die Tür aufmachen und sonst nichts, nicht? Vielleicht hat man so noch das Papier von den Blumen überreicht, aber auch nicht gleich im Ausschnitt rein, nur so aus Jux und Dollerei, ne? Sondern richtig anständig, wie sich das gehört, sagt man, guten Tag, bitteschön, würden Sie mich denn einmal, die Dame des Hauses, da Bescheid sagen, ich wäre da, ne? Und dann nimmt an das Dienstmädchen, tut einen in eine gute Stube, ja, und dann geht das ja schon mit der Hausfrau los. Jetzt meint der Tanzlehrer, also das könnte nie verkehrt sein, wenn man die Damen eine erstmal so ein bisschen was Freundliches sagt, nicht? Vielleicht so ein paar weibliche Schmeicheleien, ne? Dass man vielleicht sagt, ach, wunderbar, heute haben sie aber die Haare viel schöner gefärbt wie damals. Und überhaupt sind die auch gar nicht mehr so dick, ne? Und guck mal da, der Pickel am Kinn ist ja fast wie weggeblasen, nicht? Das sind natürlich Sachen dann, was die Hausfrau gerne hört, nicht? Und sagt der Tanzlehrer, mit den Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land. Das sind immer so seine Schlagausdrücke, nicht? Und das, also, sagte schon dieser Volksmund, nicht? Dass man da ruhig mal ein bisschen freundlich sein könnte. Ja, nun kommt aber eine andere Gefahr, das sind die Blumen. Nicht, er sagt, wenn einer ankommt und mit rote Rosen bei die Hausfrau, also ist schon Feierabend. Nicht, könnte schon sein, dass er bei den Hausherr im Fettnäpfchen getreten hat und dass der dann doch am Ende die Treppe runterschmeißt. Aus Eifersucht, nicht? Weil rote Rosen, also das dürfte man nur als ein Zeichen, dass man mit die Dame schon richtig da was gehabt hat, nicht? Und sicher, wenn das dann nicht stimmt, ne, ist klar, dass der Hausherr böse wird. Also müsste man, ja, Weiße wäre auch nicht gut, das nimmt man lieber bei einer Trauerfeier, nicht? Und das passt ja auch nicht zum Mittagessen. Also am besten dieser goldene Mittelweg, dass man vielleicht so einen schönen bunten Feldblumenstrauß, ne? Naja, da läuft man natürlich wieder diese Gefahr, ne? Das heißt, jo, man wäre ein schrappigen Hund, nicht? Und hat man nichts anlegen wollte oder sagen sie einen vielleicht noch, hätte man selber gepflückt, nur für die Pfennige zum Sparen, nicht? Naja, jedenfalls, man müsste das dann, den Fingerspitzengefühl, wie soll ich sagen, also das Fingerspitzengefühl, nicht? Das müsste da schon mal dann die Sache da gerade biegen, ne? Naja, jetzt inzwischen sind ja die anderen Gäste eingetrudelt und geht das auch schon mit diesen feinen Tischmanieren los. Aber Junge, da ist vielleicht was los. Jetzt krieg ich erst einmal so eine Tischdame, ne, angewiesen, und zwar rechts die. Das ist meine Tischdame, links, also die geht mich nichts an, nicht, da brauche ich auch eigentlich gar nicht hinzugucken, aber wie gesagt, die rechte Dame bin ich für zuständig, ne, und muss ich so erstmal schön den Stuhl unterm Dingens, dass die da also da anständig am Sitzen kommt. Und dann beim Essen, ne, muss ich gucken, ob sie auch immer was am Teller hat. Schon mal eine Kartoffeln hinschieben, ne? Auch vielleicht einen Witz erzählen, so ein bisschen plaudern, diese ganze Sachen. Aber jetzt, damit ist natürlich noch nicht getan, sondern das Allerschwierigste ist jetzt, ne, man weiß ja nicht, was die einen am Teller tun, ne? Ja, jetzt sagt der Tanzlehrer, wenn man nicht weiß, was da für Manieren zuständig sind, wäre gar nicht nötig, dass man alles auswendig kennt, sondern man soll nicht auf den Mund gefallen sein. Zum Beispiel, das Schwierigste wären diese Meerestiere, nicht so Austern, Hummern, Tinten, Fische, da gibt's sogar extra Bestecke für. Und wenn die einen jetzt so einen Hummer da hinlegen, müsste man also vielleicht sagen, ach, das ist aber ein Ding, ne? Unsere Oma ist ja damals so an Fischvergiftung zugrunde, nicht? Und dass man wegen dieser Pietät jetzt auch mit so einem Tier überhaupt nichts mehr zu tun haben will, nicht? Meine, das ist Ausrede, das ist klar, ne? Und Schweinefleisch, ne, könnte man sagen, jo, wer weiß, vielleicht sind gerade heute wieder diese Trichinen da drin, ne, dass sie richtig Betriebsausflug machen. Ich meine, soll man ein bisschen witzig bringen, ne? Und ne, die wären ja so gefährlich, diese Biester, und kann man das auch vermeiden? Und Geflügel könnte man sagen, ach, man hätte ja selber Brieftauben zu Hause oder einen Kanarienvogel, ne? Sagt man, ne, die gucken einen immer so treu und warmherzig an, die Tierchen, nicht, dass man das auch jetzt gar nicht überm Herzen bringt, nicht? Weinbergschnecken ist man sowieso fies für. Und so könnte man das ausbalancieren, ne? Dass zum Schluss nur noch Speisen überbleiben, wo nichts passieren kann, nicht? Keine Gefahr bei ist, so. Spinat und Kartoffelpüree, ne? Rotkohl und Sauerkraut. Ja, du, ne? Sauerkraut, sehen Sie, ist schon wieder. Kann sein, dass die da eine Mettwurst beilegen und dann ist schon wieder, nicht wahr, Gefahr, dass das in die Luft spritzt. Gucken Sie mal, jetzt der Otto Flöttmann, nicht? Die Tage. In die Imbisshalle am Bahnhof, er so mit Schmackes in der Bratwurst rein und das ganze Fett die Dame neben ihn am Frack gespritzt. Ja, konnte noch froh sein, dass sie noch nicht zum Krüppel geschlagen haben, nicht? Hier das Kleiderbad und ganze Rechnung, da musst du aber zahlen, das war klar. Nun kann man eventuell, nicht, wenn gar nicht anders geht, sagt man auf einmal, ach, da merke ich ja gerade, ich hab ja noch mein Butterbrot von heute Morgen in der Tasche und ne, das wäre doch nicht schön, wenn das verkommt, nicht? Und dann bittet man die Gastgeber, ob sie was dagegen hätten und dass man dann sein eigen Butterbrot isst, nicht? Da ist ja, kann ja nichts passieren, nicht? Man da nur reinbeißen braucht. Und ich meine, warum sollen die das nicht erlauben, nicht? Ist doch nur in ihrem Interesse, weil sie dann ihre eigenen Sachen ja noch einsparen, nicht? Haben sie ja auch noch diesen Vorteil von. Ja, ach, also der Tanzlehrer meint, die Hauptsache wäre überhaupt, dass man immer über den Dingen steht und diese Souveränität, nicht? Was die Engländer, die könnten das so schön, nicht? Die müsste man da schon mal haben. Und meins wegen, wenn ich jetzt so ein Rotweinglas umkippe, nicht? Und vielleicht die Dame daneben alles am Kleid bekleckere, ne? Dann machten die Deutschen meistens den Fehler, dass sie dann, ach, das ist aber ein Ding, ne, Fräulein, das tut mir ja so leid, nicht? Und sagt er, das wäre falsch, nicht? Man müsste dann diese Überlegenheit von den Engländern, nicht? Und dass man andeutet, dass ein sowas jeden Tag passiert, nicht? Und dass man sich gar nichts von annimmt, nicht? Und vielleicht, dass man in eine ganz andere Ecke guckt und so tut, als wäre das Glas eben nicht umgekippt, nicht? Und dadurch hätte man dann wunderbar diese Souveränität und dass man da richtig ein Engländer wäre. Ja, na jetzt für morgen, ne? Sollen wir uns alle mal hoch, sollen wir uns mal überlegen? Diese feinen Manieren beim Nachtisch, nicht? Zum Beispiel sagt der Tanzlehrer, bitteschön, wenn die jetzt da Kirschkompott und dass sie da Steine drin gelassen haben, ja, das ist vielleicht ein Problem, ne? Ich meine, am Teppich kann sein, dass sie da so einen kostbaren Persianer, ne? Das will man ja dann auch die Gastgeber nicht antun. Sicher, so ein paar Steine könnte man vielleicht selber runterschlucken, aber wenn einer mal Lessen mit dem Magen hat, ne, hat auch keinen Wert. Ich hab jetzt schon gedacht, ne, wenn gar nicht anders ist, nicht, schreit mal vielleicht auf einmal, ach, Junge, da, Achtung, der Kronleuchter. Ne, und wenn die dann alle so angstvoll da oben rauf gucken, denken, dass das Ding runterkäme, nicht, in diesem unbewachten Augenblick kann man die Kirschkerne, weiß ich auch nicht, vielleicht in eine Blumenvase, ne, oder bei den Tischdamen am Teller, nicht? Oder dass man so, wenn es gar nicht anders geht, in der eigene Hosentasche, nicht? Und dann ist man da fein, hat man die Ausrede, nicht? Sicher, hinterher muss man dann sagen, mit dem Kronleuchter, ach, das wäre nur so ein Witz gewesen, nicht? Und die Kirschkerne kann man ja dann bei der nächsten guten Gelegenheit am Klo rein, ne? Und dann hat man sich da ganz schön aus der Schlinge gezogen, nicht? Ja, aber also ehrlich, ich muss sagen, dieses ganze feine Benehmen in höhere Kreise, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Ding. Ehrlich, ich sag's, wie es ist. Yo, yo.